بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute geht es darum, dass wenn die Frau ihren Periodenzustand oder Wochenbettzustand beendet hat und sie kein Wasser findet, sie einfach Tayammum machen kann und ihr das alles, was ihr verboten war, dann wieder erlaubt ist, wie das Gebet oder Beischlaf mit dem Mann. Und das ist die Aussage der Mehrheit der Gelehrten. Und sie bringen verschiedene Beweise, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن. Also nähert euch nicht ihnen, bis sie sauber sind, beziehungsweise bis sie rein wieder sind von ihrem Zustand. Und diese Sache haben viele Gelehrten erlaubt. Und die drei Madhab, Maliki, Shafiten und Hanbaliten, sowie auch große Sahabi, Uthman, Umar und Ali und Ibn Mas'ud und so weiter, haben diese Sache erlaubt. Und haben gesagt, sobald sie sauber ist und kein Wasser findet, aber Tayammum macht, dann ist ihr das eben erlaubt, was vorher nicht erlaubt war. Und wenn sie natürlich Wasser findet, wäscht sie sich ganz normal und dann ist diese Ausnahmesituation aufgehoben. Was Abu Hanifa betrifft, er sagt, wenn sie kein Wasser findet, und dann muss die Frau mindestens 10 Tage kein Blut haben, und also sie muss 10 Tage kein Blut haben und ihr Geschlechtsteil wenigstens waschen, und dann kann sie beten und alles andere, Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann und so weiter haben. Nein. Das sind die Meinungen dazu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.